Wann hören Verbandsfunktionäre, Politiker und andere Experten endlich auf, über Sinn und Zweck des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan zu diskutieren, solange gerade gefallene Soldaten noch nicht einmal überführt, geschweige denn beerdigt sind? Die Frage, ob in Afghanistan Krieg herrscht, ist nicht die entscheidende. Verteidigungsminister Jung hat da schon recht. Im Krieg wird keine Aufbauarbeit geleistet und das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bundeswehr in Afghanistan. Aber das, was gestern geschah, war ein Vorfall im Rahmen eines Gefechts. Wenn nun einige meinen, das sei nur ein Unfall, da sei eben ein Panzer in einen Fluss gefahren, verkennt der die Rahmenbedingungen, unter denen sich dieser tödliche Vorfall ereignet hat. Sowohl von der einen wie von der anderen Seite wird mit dieser Diskussion den Soldaten ein Bärendienst erwiesen. Denn der Wehrbeauftragte Robbe hat recht, den Soldaten wird Respekt und Anerkennung für ihren schweren Dienst weitgehend nicht gewährt. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Die Folge dieser Tatsache ist, dass die Einsätze von der Vertretung des Volkes beschlossen werden. Manch ein Abgeordneter meint vielleicht, mit dem Entsendebeschluss ende seine Verantwortung für die Soldaten. Solch ein Volksvertreter irrt. Da beginnt erst die Verantwortung, der er auch dadurch gerecht werden muss, dass er in solchen Situationen auch zu dem stehen muss, was er beschlossen hat. Mit dieser Diskussion bei uns signalisieren wir den Kräften, die wir Taliban zu nennen gewohnt sind, dass durch entsprechend heftiges Vorgehen gegen die Bundeswehr vielleicht doch ein Abzug zu provozieren wäre. Das könnte zu weiteren Anschlägen motivieren. Aber der eigentliche Grund dafür, dass die Region Kunduz zurzeit besonders im Fokus gewaltbereiter Aufständischer ist, sind die Wahlen in Afghanistan, dagegen kann man nicht viel tun, und die Tatsache, dass der Nachschub der Aufständischen sich eine neue Route gesucht hat, die just über Kunduz führt. Dagegen muss man aktiv vorgehen. Die Bundeswehr nimmt diese, allerdings auch größer gewordene Herausforderung nun an. Früher ist sie schon manchmal zurückgewichen, auch aus Gründen der deutschen Innenpolitik, also aufgrund politischer Vorgaben, weil man sich nicht traute, der Öffentlichkeit die wirkliche Dimension der Mission mitzuteilen. Und deswegen werden nun auch schwerere Waffen nachgeführt, die eher einem schärferen militärischen Szenario entsprechen. Das alles zusammen führt dazu, dass jetzt härter gekämpft wird und leider kostet das schmerzliche Opfer. Wie brutal die Mission sein kann, zeigt die Tatsache, dass die Aufständischen gegen jene vorgehen, die Hilfe leisten, zunehmend auch gegen Fahrzeuge mit dem Roten Kreuz. Übrigens, das ist auch ein Argument gegen den Begriff Krieg. Kriegsparteien halten sich an das Kriegsvölkerrecht, das Sanitätstruppen schützt, wenn sie entsprechend erkennbar sind. In Afghanistan agieren Terrorgruppen, und das ist die Asymmetrie des Einsatzes.